in seinen schwarzen Mantel gewickelt. Das blutige Schwert in der Faust ging er langsam die Hauptstraße des Elfenbeinturms hinunter, der nun schon in der Feuersbrunst loderte wie eine Riesenfackel. Bastian aber ging weiter durch das Brausen und Heulen der Flammen, die er kaum fühlte, bis er den Fuß des Turmes erreicht hatte. Dort traf er auf die Reste seines Heeres, die inmitten des verwüsteten Gartenlabyrinths jetzt ein endloses Schlachtfeld voller erschlagener Phantasier auf ihn warteten. Auch Hykrion, Hyspald und Hydorn waren da, die beiden letzteren schwer verwundet. Iluan, der blaue Djinn, war gefallen. Xayide stand bei seiner Leiche, sie hielt den Gürtel Gemal in der Hand. »Dies, Herr und Meister, hat er für dich gerettet.« Bastian nahm den Gürtel und presste ihn in seiner Faust zusammen, dann steckte er ihn in seine Tasche. Er blickte sich langsam im Kreise seiner Kampf- und Weggenossen um. Nur noch wenige hundert waren übrig geblieben, sie sahen erschöpft und verwüstet aus. Das flackernde Licht des Feuerscheins ließ sie wie eine Schar von Gespenstern erscheinen. Alle hatten ihre Gesichter dem Elfenbeinturm zugewendet, der wie ein Scheiterhaufen mehr und mehr in sich zusammenstürzte. Der Magnolienpavillon auf seiner Spitze loderte auf, seine Blütenblätter öffneten sich weit und man konnte sehen, dass er leer war. Dann verschlangen auch ihn die Flammen. Bastian zeigte mit seinem Schwert auf den Haufen aus Glut und Trümmern und sagte mit rauer Stimme, »Das ist Atreus' Werk, und dafür will ich ihn nun verfolgen bis ans Ende der Welt.« Er schwang sich auf eines der Riesenpferde aus schwarzem Metall und schrie, »Folgt mir!« Das Ross bäumte sich auf, aber er zwang es mit seinem Willen und jagte in gestrecktem Galopp in die Nacht hinein.